Kapitel 15. Die Absolutheit des neuen Bundes. Ein Bund ist, obwohl er Verheißungen enthält, anders als eine Verheißung. Der neue Bund ist sogar noch besser als Gnade, was ich dir später noch zeigen werde. Während wir die Wunder dieses erstaunlichen Bundes anfangen zu begreifen, müssen wir uns immer noch entscheiden, mit unserem ganzen Herzen daran zu glauben. Erinnere dich, ein Bund ist eine Bindung zwischen zwei Parteien, der festlegt, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Also hat Gott sich im neuen Bund per Gesetz an uns gebunden und kann mit uns auf keine andere Weise umgehen, als es im Bund festgelegt ist. Wenn er es tun würde, würde das seine gerechte Natur verletzen und er würde deshalb nicht länger Gott sein. Ich würde auf keinen Fall etwas mit einem Gott zu tun haben wollen, der ein Lügner ist. Aus diesem Grund ist dieser neue Bund absolut und noch sicherer als der tägliche Sonnenaufgang. Ich habe gerade für eine Frau gebetet, die ernsthaft krank war. Als ich den Raum betrat und mit ihr über Glauben und göttliche Heilung sprach, erzählte sie mir, dass sie an Heilung glaube, aber dass Gott frei wäre zu tun, was immer er wolle. Als diese Worte aus ihrem Mund kamen, traf etwas mein Herz. Ich erkannte, dass dies eine sehr verbreitete alttestamentliche Denkweise ist, der ich ständig begegne. Wir werfen Gott den Ball zu, während in Wirklichkeit Gott uns den Ball zugeworfen hat in dem Moment, als Jesus sagte, es ist vollbracht, und einen neuen Bund mit uns machte, also sagte ich der Frau, dass Gott nicht länger frei ist zu tun, was immer er will, weil er sich mit einem Bund an uns gebunden hat. Freiwillig hat er seine Freiheit aufgegeben, mit uns auf irgendeine andere Weise zu handeln als durch Christus. Jesus bezahlte für unsere Wunder am Kreuz. Nun liegt es an uns, diese mit in Besitz nehmendem Glauben zu ergreifen oder nicht. Auf dieselbe Art ist Gott auch nicht mehr frei zu erretten, wen er will. Menschen entscheiden sich, die Errettung durch Glauben anzunehmen, für die Christus schon bezahlt hat. Gott ist auch nicht frei, mit uns auf irgendeine andere Art in Beziehung zu sein als durch Christus, solange wir im Glauben des wunderbaren neuen Bundes bleiben. Gott kann mit uns auf keine andere Weise in Beziehung sein, als er es im neuen Bund festgelegt hat, noch können wir mit Gott auf eine andere Weise in Beziehung sein. Du meinst vielleicht, dass dies Christen allgemein bekannt ist, aber ich werde dir beweisen, dass die meisten Christen immer noch versuchen, mit Gott nach ihren eigenen Bedingungen in Beziehung zu treten. Der Grund, warum Gott mit uns auf keine andere Weise in Beziehung sein kann, ist, dass er mit seiner ganzen Natur und seinem ganzen Charakter hinter dem Bund steht. Erinnerst du dich daran, dass eine der Eigenschaften seiner Herrlichkeit Treue ist? Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass der Bund ein Bündnis ist, durch das Gott sich selbst an uns gebunden hat, und es gibt für ihn keinen Weg heraus. Wenn Gott in irgendeiner anderen Weise handeln würde oder von uns irgendeine andere Handlungsweise akzeptieren würde, stünde seine gerechte Natur in Frage. Gott wäre dann nicht mehr länger zuverlässig. Drei Gründe, warum dieser Bund absolut ist. Bitte vergib mir, dass ich mich wiederhole, aber ich habe dich zu Beginn des Buches schon gewarnt, dass ich das tun würde. Ich möchte wirklich, dass diese Wahrheiten tief in jede Phase deines Seins eingegraben werden. Manche Leute haben die seltsame Idee, dass das Kreuz Gottes Plan B war, weil die Menschen versagten. Aber das ist nicht die Wahrheit, wie wir aus der Bibel klar erkennen werden. Der neue Bund war immer im Herzen Gottes. Der neue Bund ist eine vollkommene Beziehung zwischen Gott und Mensch, ohne jegliche Störung der vollkommenen Harmonie und Intimität durch Sünde. Gott hatte niemals irgendeinen anderen Plan. Obwohl die Intimität und Harmonie mit Gott durch die Sünde des Menschen zerstört wurde, hatte Gott die Idee mit dem neuen Bund nicht erst, nachdem die Sünde in die Welt kam. Lass uns Römer 16, 25 bis 26 ansehen. Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen gewesen, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum Gehorsam des Glaubens, für alle Völker. Wir verstehen, dass das Evangelium die gute Botschaft vom neuen Bund ist. Das war immer Gottes Plan, wir wussten es nur nicht, weil es vor uns verborgen war. Paulus sagt hier, dass diese Offenbarung geheim gehalten wurde seit Anbeginn der Welt. Das heißt, sie war bereits da, sie wurde nur verborgen. Mit unserem begrenzten Verständnis haben wir oft die eingeschränkte Vorstellung, dass Dinge bei Gott entstehen, wenn wir die Offenbarung darüber erhalten. Zum Beispiel, über die letzten Jahre predigen viele Prediger auf der ganzen Welt das Evangelium mit einem starken Schwerpunkt auf der Botschaft der Gnade. Viele Leute haben mir gesagt, wie wundervoll es ist, dass Gott nun diese Offenbarung der Gemeinde bringt. Sie meinen, weil sie jetzt erst anfangen zu verstehen, ist Gott auch jetzt erst damit herausgekommen. Gott ist nicht jetzt erst mit diesen neuen Offenbarungen von dem Evangelium der Gnade herausgekommen. Er hat sie vor tausenden von Jahren in die Bibel geschrieben. Seit Ewigkeiten war es sein Plan und glaube mir, wenn Gott einen Plan hat, dann stellt er sicher, dass dieser auch erfüllt wird. Paulus sagt uns in einem anderen Vers, dass der neue Bund immer schon der Plan Gottes war. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, welche Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. 1. Korinther 2, 7. Ich versichere dir, dass alles, was immer schon im Herzen Gottes war, absolut ist. Der zweite Grund für die Absolutheit dieses Bundes ist, dass er nicht von uns abhängt. Der alte Bund hing nicht nur von Gott ab, er hing von Gott und Menschen ab. Gott war nie das Problem, der Mensch war es. In seiner Liebe trat Gott in einen radikalen neuen Bund mit uns ein, der jede Möglichkeit eines Scheiterns entfernte. Die einzige Möglichkeit, dies zustande zu bringen, war, das Element der menschlichen Fehlbarkeit auszuschließen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns, dass der neue Bund nicht wie der alte ist, in den das menschliche Element noch involviert war, so dass er nicht absolut sein konnte. Wir wissen, dass jede Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied und jede Beziehung nur so stark wie die schwächste Partei, die beteiligt ist. Da der neue Bund nur von Gott und seinem Sohn abhängt, ist er absolut. Sie haben beide ihren jeweiligen Anteil daran bereits erfüllt. Als Jesus die berühmten Worte rief, es ist vollbracht, bedeutete das vollkommen, vollständig und nichts kann dem hinzugefügt werden. Wenn du und ich unseren Teil zu diesem Bund beitragen müssten, wäre er nicht mehr absolut, denn wie wir wissen, haben wir alle viele Male versagt. Diese Feststellung, es ist vollbracht, besteht im Griechischen nur aus einem Wort, tetzalltelestai, das vom Wortstamm teleo abgeleitet ist. Es wurde im Altertum auf unterschiedliche Weise gebraucht, ich möchte hier aber nur die Verwendungsarten erwähnen, die für uns von Bedeutung sind. Während einer Schlacht stand der General auf dem höchsten Punkt eines Hügels, von wo aus er das ganze Kampfgetümmel überblicken konnte. Denkt daran, es gab keine Luftwaffe, keine Panzer oder militärischen Fahrzeuge zu dieser Zeit. Der Großteil des Kampfes geschah Mann gegen Mann mit gezogenem Schwert. Die Soldaten konnten nicht den ganzen Kampf sehen, sie waren darauf konzentriert, jeden Feind zu töten, der in ihre Nähe kam. Der General aber, der auf dem Hügel stand, konnte sehen, wenn der Feind besiegt war oder sich zurückzog, und auf dem Punkt des Sieges schrie er: Es ist vollbracht. Dann wussten die Soldaten, dass alles vorbei war und der Sieg ihnen gehörte. Eine andere Verwendungsart von es ist vollbracht wurde benutzt, wenn jemand einen Geschäftsabschluss mit einem Händler machte und eine große Schuld abzuzahlen hatte. Wenn die allerletzte Zahlung getätigt wurde, nahm der Händler die Rechnung und schrieb mit großen Buchstaben quer darüber, es ist vollbracht. Das bedeutete, dass die Schuld voll abbezahlt war und nie wieder eine Zahlung gemacht werden musste. Die letzte Verwendungsart, die ich für dieses Wort erwähnen will, wurde im Zusammenhang mit Strafgefangenen verwendet. Wenn ein römischer Bürger für ein Verbrechen verurteilt wurde, wurde er ins Gefängnis geworfen. Eine Urkunde mit seinem Namen, die all seine Vergehen aufzählte, wurde an seine Gefängnistür genagelt, sodass jeder sie sehen konnte, der vorbeiging. Wenn er die volle Strafe abgedient hatte, musste er noch einmal vor dem Richter erscheinen mit demselben Papier in der Hand. Der Richter schrieb dann quer darüber, es ist vollbracht, dieses Dokument wurde dem Gefangenen übergeben, und wenn irgendjemand hinterfragte, warum er nicht mehr im Gefängnis war, brauchte er nur dieses Dokument vorzuzeigen. Er war frei. Es ist unerlässlich, dass wir die grammatikalische Form verstehen, in der diese höchst wichtige Feststellung es ist vollbracht geschrieben wurde, sie wurde in der Vergangenheitsform, indikativ-passiv geschrieben. Die Vergangenheitsform zeigt an, dass der Verlauf einer Aktion abgeschlossen ist und das Resultat fortwährend wirksam und in voller Auswirkung ist. Das bedeutet, dass du, solange du lebst, immer das Resultat dieser mächtigen Worte erleben wirst, wenn du sie nur mit in Besitz nehmendem Glauben ergreifst. Die Passivform bedeutet, dass an dem Subjekt des Satzes gehandelt wird. Jesus tat nichts, um sich zu verteidigen. Tatsächlich war er das vollkommene Lamm, das geschlachtet wurde, ohne seinen Mund zu öffnen. Stell dir vor, wie schwer das für ihn gewesen sein muss, wo er doch wusste, dass Legionen von Engeln zu seiner Verfügung standen, um ihn zu verteidigen oder wenigstens die Schmerzen ein wenig zu lindern. Er aber verweigerte jegliche Abkürzung und blieb passiv. Der Indikativmodus gibt die Feststellung einer Tatsache oder eines aktuellen Ereignisses aus Sicht des Sprechers an. Wenn es auch nach einer Grammatiklektion klingt, die die meisten Leser kaum interessiert, so ist diese Information dennoch sehr wichtig, um die Bedeutung der Worte Jesu zu verstehen. Was Jesus sagte, war, es ist ein Fakt, dass der Preis für deine Sünde bezahlt ist. Das kann niemand ändern, nicht einmal du. Die Schlacht ist vorbei, der Sieg ist gewonnen und du kannst nun in die Ruhe Gottes eingehen, weil deine Schuld völlig bezahlt ist. Lass mich dir einige Bibelverse zeigen, die demonstrieren, was sowohl Gott, der Vater, als auch Jesus, der Sohn, taten, um diesen Bund absolut zu machen. Hebräer 6, 13 bis 20 gibt uns eine wunderbare Beschreibung dieser Tatsache. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwur er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig vermehren. Und da er sich so geduldete, erlangte er die Verheißung. Menschen schwören ja bei dem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum ist Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unwandelbar sein Ratschluss sei, mit einem Eid ins Mittel getreten, damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei welchen Gott unmöglich lügen konnte, einen starken Trost haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu nehmen, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen, und welche wir festhalten als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin als Vorläufer Jesus für uns eingegangen ist, nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester geworden in Ewigkeit. Hervorhebung durch den Autor. Wir sehen hier in Vers 16, dass im Kontext eines Bundes der Eid das Ende jeder Diskussion ist, denn Menschen schwören bei einem größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Gott schwor, als er diesen Bund machte, deshalb ist damit jegliche Diskussion beendet. Dieser Bund kann und wird niemals versagen. Das ist ein anderes Bild für Johannes 19, 30, es ist vollbracht, egal, welche Argumente auch die Köpfe und Herzen der Menschen füllen, aus welchen Gründen dieser vollkommene Bund doch scheitern könnte. Gottes Standpunkt ist, die Diskussion ist beendet. Es ist ein gemachter Handel. Es ist absolut, weil er geschworen hat. Wir sehen auch in Vers 17, dass Gott entschlossen war, die Unveränderlichkeit seines Ratschlusses zu zeigen. Darum ist Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unwandelbar sein Ratschluss sei, mit einem Eid ins Mittel getreten. In diesem Vers gibt es drei Schlüsselworte: beweisen, unwandelbar und Erben der Verheißung, welche diesen neuen Bund so absolut machen. In einfachen Worten, die Bibel sagt, dass Gott eine absolut unumstößliche Entscheidung getroffen hat, dass sein Plan, uns den neuen Bund zu geben, unveränderlich ist und selbst unser menschliches Versagen ihn nicht ungültig machen kann. Als nächstes sehen wir in Vers 18, dass es für Gott unmöglich ist, zu lügen. Damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei welchen Gott unmöglich lügen konnte, einen starken Trost haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu nehmen, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Wenn ich Leute frage, ob sie an die Allmacht Gottes glauben, antworten sie immer mit Zustimmung. Wenn ich sie frage, was das bedeutet, sagen sie mir, dass Gott absolut alles tun kann. Ich sage ihnen dann, dass ich das nicht glaube, worauf sie immer mit Erstaunen reagieren. Ich bin jedoch sehr froh, dass es etwas gibt, was für Gott unmöglich ist. Er kann nicht lügen. Unser neuer Bund wurde uns mit einer Verheißung und einem Eid gegeben, und da Gott nicht lügen kann, ist er absolut. Wir sehen auch in Vers 19 und 20, dass Jesus uns vorausgegangen ist. Und welche wir festhalten als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin als Vorläufer Jesus für uns eingegangen ist, nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester geworden in Ewigkeit. Jesus ging in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes hinein, mit seinem eigenen kostbaren Blut, und besiegelte diesen Bund. In diesem Vers wird uns gesagt, dass diese Hoffnung ein Anker für unsere Seelen ist, sie ist sicher und beständig. In anderen Worten, du musst dir nie wieder Sorgen machen, dass Gottes neuer Bund versagen könnte, nur weil du versagst. Jesus selbst hat sichergestellt, dass er absolut ist. Wir müssen verstehen, dass das Blut eine Stimme hat. Die Bibel sagt, dass das Leben im Blut ist, und Leben hat immer eine Stimme. Hebräer 12, 24 sagt: Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als Abels Blut. Hervorhebung durch den Autor. Seit Jesus in das Allerheiligste mit seinem eigenen Blut eingetreten ist, spricht dieses Blut unablässig zu deinen Gunsten. Wenn der Feind dich anklagt oder verdammt, wenn deine Brüder und Schwestern dich anklagen oder verdammen oder sogar, wenn du dich selbst verdammst, kannst du in Sicherheit ruhen, dass die Stimme des Blutes Jesu jede andere Stimme von Anklage und Verdammnis zudeckt vor dem Thron des Vaters, der dich so leidenschaftlich liebt und das Blut seines eigenen Sohnes zu deinen Gunsten angenommen hat. Offenbarung 12, 11 sagt: Und sie haben ihn überwunden durch des Lämmens Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das spricht davon, den Teufel zu überwinden. Er kann nicht gegen das Blut Jesu stehen, denn es spricht gegen ihn und schreit in sein Gesicht: Du bist ein besiegter Feind, du bist ein Verlierer und ein Lügner. Wir müssen von ganzem Herzen glauben, dass das Blut Jesu ständig für uns spricht. Wir haben bestimmte Dinge gesehen, die Gott und Jesus taten, um den Bund absolut zu machen. Lass mich dir nun eine letzte Sache zeigen, die Jesus getan hat, welche eine wunderbare Illustration der Aussage „Es ist vollbracht“ ist. In Hebräer 10, 11 bis 12 sehen wir, dass Jesus sich gesetzt hat. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt öfters dieselben Opfer dar, welche doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Der Kontext spricht vom neuen Bund im Vergleich zum alten Bund. Ich möchte, dass du auf die beiden Worte „steht“ und „gesetzt“ aufmerksam wirst. Uns wird gesagt, dass jeder Hohepriester täglich steht und den Dienst verrichtet. Dem Hohepriester war es niemals erlaubt, sich zu setzen, da er unter dem alten Bund beständig Opfer für das Volk bringen musste. Hier wird uns gesagt, dass Jesus, nachdem er sein Opfer gebracht hatte, sich setzte. Es ist vollbracht, der Bund ist absolut. Der dritte Grund, warum der neue Bund absolut ist, ist, dass er zwischen Gott, dem Vater und Jesus, seinem Sohn, geschlossen wurde. Wir wissen, dass Gott in Ewigkeit treu ist und Jesus niemals versagen wird. Uns wird gesagt, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräer 13, 8. Weder Jesus noch der Vater werden einander jemals enttäuschen oder im Stich lassen, was den neuen Bund absolut macht. Gott hat, aus seiner tiefen Liebe für uns, sichergestellt, dass es einen ewigen Bund geben werde, welcher niemals versagt. Dieser Bund beruht einfach nur auf unserem Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz. Jedes Mal, wenn du versuchst, außerhalb der Grenzen des neuen Bundes zu Gott zu kommen oder mit ihm in Beziehung zu treten, bist du unfähig, all die Segnungen des Bundes zu erleben. Das bedeutet nicht, dass du deine Errettung verloren hast, aber es bedeutet, dass du unfähig bist, die Wohltaten dessen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, zu erleben und zu genießen.